genug von euren Texten und genug von euren Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich habe genug, ich hab genug von euren Texten und genug von euren Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich habe genug. Ich hab genug gesehen, um zu verstehen, was die da eigentlich für ne Scheiß reden. Werd ihr wirklich so kriminell? Wären eure Texte die besten Geständnisse? Ich seh nur noch El Chapos planlose Escobars, aber jeder spielt seine Rolle. Al Pacino, Scarface, ich werd sauer bei den Lügen, die er da so erzählt. Aber es dauert nicht mehr lange, bis eure Maskerade fällt. Ihr könnt die Parts nicht mal selber schreiben, nicht eine Silbe selber rein in Rechtschreibung. Fehlanzeige macht auf hart, aber nicht mal eine Anzeige. Aber es klappt, ihr wurde so lange umprogrammiert, bis die Master es feiert. Ich bin eine Klasse für sich, kein Beiter, muss keinen kopieren. Brauche kein Team, ich kann alleine funktionieren. Ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Regilux. Ich hab genug von euren Texten und genug von euren Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich habe genug, ich hab genug von euren Texten und genug von euren Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich habe genug. Eure Beats klingen langweilig, nichts mehr einständig. Tanzbare Popmucke, Rapper sehen aus wie ne Obertucke, schwule Nutte. Ich geb ein Fick auf euren Drecks, Internetstress. Bei uns fliegt Blei nach dem Streit am Mike. Ihr schreibt euch per Social Media, da passiert gar nichts. Die Geschichte wird tragisch, denken sich die Fans, die einfach verblendet sind. Am Ende vertragen die Fotzen sich, machen den Track, der wird zum Hit. So funktioniert das Drecksgeschäft. Jeder Beat reine Promo, geplant wie ein Konzept. Ich habe genug, mir wird von der ganzen Scheiße schlecht. Ich hab recht, eure Gangster spielen ihre Filme nur im Internet. Auf der Straße wurdet ihr und wir nie gesehen. Es wird Zeit, in Deckung zu gehen. Ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug, ich hab genug. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Regilux. Ich hab genug von euren Texten und genug von eurem Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich hab genug. Ich hab genug von euren Texten und genug von eurem Beats. Genug von den Lügen, die irgendein Bastard für euch schrieb. Genug von eurem Getue, was für G. Genug von eurem Internet-Beef. Ich habe genug.